für Fly-Note, weil du viel Hates raus. Doch deine Crew tritt auf dem Christopher Street Day auf. Yeah, du hast gefrontet, deshalb suchst du Schutz. Doch ich muss eben tun, was ein Bad MC tun muss. Hier wird nicht um Ehre gekämpft, hier wird dein Leben beendet. Du setzt dich nicht auf den Thron, sondern den Penis, du Penner. Mir sind Props egal, denkst du, ich rap für diesen Scheiß? Bitch, ich rappe nur, denn so traut sich kein Wack MC als Mike. Deine schwule Crew ändert ständig ihren Rap-Style. Denn jeder weiß, dass gebeitete Flows viel Geld heißt. Ich bin nett zu dir, bis ich dich Schwuchtel anspucke. Gute MCs sind hier leider eine Randgruppe, yo. Ich scheiße auf deinem Pseudo-Hip-Hop rumgehampelt und ein Sohn, du sammelst Sampler von der Halunkenbande, yeah. Schwule Rapper werden erwachsen, das heißt, sie sind wack und singen den Hook so wie Transen. Du findest mich nicht cool, weil ich nicht mit Worten spiele. Dir geht die Hook nicht ins Ohr, dafür eine Bohrmaschine. Trotzdem Tracks bist du einfallslos wie immer. Dein Repertoire an Flows reicht von Scheiße bis behindert. Du findest mich nicht cool, weil ich nicht mit Worten spiele. Dir geht die Hook nicht ins Ohr, dafür eine Bohrmaschine. Trotzdem Tracks bist du einfallslos wie immer. Dein Repertoire an Flows reicht von Scheiße bis behindert. Deine Hipster-Freunde tragen einen Schal im Sommer. Das ist cool, denn so kann ich sie erhängen, du Opfer. Du hast viele Reimsilben und nicht viele Kugeln. Spaß, nenn dein Tape Analverkehr, denn jeder Schwule hat's. Scheiß auf super Qualität und auf Videos in HD. Ich mach rohen Battle-Rap in 240p. Weil ihr Witze erzählt, kann ich euch Toys bloß verachten. Denn Rap ist Krieg und nicht da, um sich Freunde zu machen. Du willst sympathisch wirken und deshalb bist du's nicht. Denn das heißt, du verstellst dich am Mike wie ne Bitch. Lass das Mike los, Punk. Geh und spiel lieber E-Gitarre. Dann misshebst du nicht auf die Stage, sondern in ne Bärenfalle. Yeah, Note, hier fehlt es deutlich an Übung. Du gibst deinem Kumpel einen Blowjob zur Begrüßung. Du achtest nicht auf Flows, aber deine Frisur. Ich fass dich nicht an, denn ich mach mir die Hände nicht gern schwul. Du findest mich nicht cool, weil ich nicht mit Worten spiele. Dir geht die Hook nicht ins Ohr, dafür eine Bohrmaschine. Trotzdem Tracks bist du einfallslos wie immer. Dein Repertoire an Flows reicht von Scheiße bis behindert. Du findest mich nicht cool, weil ich nicht mit Worten spiele. Dir geht die Hook nicht ins Ohr, dafür eine Bohrmaschine. Trotzdem Tracks bist du einfallslos wie immer. Dein Repertoire an Flows reicht von Scheiße bis behindert.